Abschnitt 13 von Biografien der Selbstmörder, erster Teil, von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wilhelm Minden. Der Mann, dessen sonderbare Entschlossenheit hier erzählt wird, lebte in Irland. Es kann sein, dass seine Geschichte unter anderen Rubriken bekannt und auf andere Weise erzählt worden ist. Allein dieses soll nach einem authentisch scheinenden Berichte der wahre Vorfall sein. Wilhelm Minden hatte von seinem Vater ein ziemlich großes Vermögen geerbt. Dieser hatte ihn besonders gelehrt, dem Mächtigen wohlzutun sei die erste Pflicht der Menschheit. Seine Deutungsart war, man müsse keinem eine Wohltat abschlagen, wenn man nicht überzeugt wäre, er verdiene sie nicht. Seine zweite Tugend war Gastfreiheit. Jeder Freund war ihm willkommen, mit jedem teilte er seinen Bissen, und sein Wahlspruch war: Der Mensch lebe nicht, der nicht fähig sei, andern ihr Leben zu versüßen und zu ihrem Glücke beizutragen. Wer das wahre Gefühl der Menschheit hätte und nicht imstande wäre, diese Tugenden auszuüben, der müsse aus der Welt gehen. Unter diesen immerwährenden Predigten war Minden auferzogen. Aber mit den ihm beigebrachten Grundsätzen waren die Klugheitsregeln nicht verbunden gewesen, die der Vater doch selbst in seinem Wirkungskreise in Ausübung brachte. Und das war der Grund von dem, was Minden, nachdem eine Reihe von Jahren als eigener Herr gelebt hatte, wahrnahm. In diesen Jahren stand seine nicht unansehnliche Kasse jedem Bedrückten offen. Es war sehr leicht, einen Wohltätigen zu überzeugen, dass man seiner Wohltat nicht unwert sei. Es gehörte wenig Redekunst dazu, ihm Schilderungen von gehabten Unglücksfällen zu malen. Minden glaubte nur gar zu leicht und gab nur gar zu leicht. Er schenkte dem, der geschenkt haben wollte, borgte dem, der ihn um ein Darlehen ansprach. Die ganze Welt hielt Minden für einen Toren. Die Weiseren, die nicht in seine Begriffe eindringen konnten, weil er sich nur immer mit Handeln, nie mit Demonstrieren beschäftigte, zogen sich von ihm zurück. Weil sie keinen Anteil an seinem Ruhme haben wollten und sich der inneren Vorwürfe darüber schämten. Also umgab ihn ein Schwarm von Heuchlern, die sich alle gegen ihn als Kinder des Lichts verhüllten. Nie war es Minden eingefallen, sich nach dem Charakter seiner täglichen Gesellschaft näher zu erkundigen, und nie war auch wohl eine Gesellschaft untereinander einiger gewesen, sich nicht zu verraten, weil alle den gleichen Nutzen hatten, alle eines Gegenstandes bedürften und alle fanden, dass es wohl möglich wäre, dass ihm über etwas die Augen öffnen, ihn ganz ins Licht bringen könnte. Die träge Schläfrigkeit, in welcher er vegetierte, war ihnen also zu erhalten gemeinschaftliche Notwendigkeit. In der Tat war diese auch zu bewundern. Minden lebte in diesem ewigen Einerlei, ohne es müde zu werden, ohne einmal den Wunsch in sich gefühlt zu haben, sich daraus zu erheben. Es behagte ihm sehr wohl, wenn bei seinem Aufstehen schon einer seiner Freunde zugegen war, dem er auch ohne Rücksicht auf sich selbst oder das, was er sich schuldig, seine ganze Aufmerksamkeit widmete. Wenn er ihn auch so fade unterhalten hatte, für seine Unterhaltung dankte und, wenn er es bedurfte, für den Verlust der Zeit, die er vielleicht hätte besser anwenden können, noch beschenkte. So verließ man ihn den ganzen Tag nicht. Alle seine Lustbarkeiten teilte einer seiner Rotte oder mehrere mit ihm. Allein sie waren auch alle vorsichtig genug, ihm nicht das Ansehen zu geben, als ob sie ihn im Zwange halten wollten. Von seiner Türe wurde niemand abgewiesen, und so flossen seine Wohltaten, noch ziemlich im Gleichgewicht mit Betrügern, den wirklich Unglücklichen zu. Nur, wenn sich manchmal ein ehrlicher Mann näherte, den gar zu gern aus dem verderblichen Labyrinth herausgerissen und ihm vorgestellt hätte, dass er sich die Freude für die Zukunft benehme, der ging verdrießlich von ihm. Ihm wurde zur Antwort, dass die Zukunft außer seiner Sphäre läge, dass er da sei, sich aufs Gegenwärtige einzuschränken. Das Urteil der Welt war, man würde Minden einst noch in den elendsten Umständen sehen, wo die Hilfe der Maulfreunde ihm versagt werden und er es bereuen würde, so gehandelt zu haben. Viele Jahre war Minden nicht der Gedanke eingefallen, dass sein Geld ein Ende nehmen könnte. Jetzt fing dieser Fall sich an zu zeigen. Mindens Kasse war erschöpft, aber er hatte Häuser, Güter, Gärten. Seine Gesellschafter merkten kaum seinen Geldmangel, als sie es so gut anzufangen wussten, dass man ihm große Summen antrug, natürlich Hypotheken verlangte. Um ihm dies nicht unbillig finden zu lassen, da er ohne Hypotheken borgte, stellte man ihm die Darleiher als Leute in öffentlichen Kassen vor, die sie mit den Obligationen belegen müssten. Minden war froh, seinen Geldkasten wieder gefüllt zu sehen und wieder Gutes zu tun. Aber jetzt wurde diese immer schneller leer, denn anstatt Zinsen einzunehmen, musste er zahlen. Die Gläubiger wollten ihr Geld. Minden fand nichts billiger. Obgleich ihn niemand bezahlte, so fiel es ihm doch nicht ein, jemanden zu mahnen. Er verkaufte Güter, Gärten, Häuser, eins nach dem anderen, zahlte und lebte auf die vorige Weise von dem Überreste fort. Man lacht ihn teils aus, teils frug man sich. Werden denn Mindens Augen sich nie öffnen, wird er seinen gänzlichen Fall abwarten, ohne zur Vernunft zu kommen und sich wenigstens in etwas einzuschränken. Man bedauerte ihn auch wohl als einen gutherzigen Narren. Minden wusste von alledem. Allein, es rührte ihn nicht. Er hatte ja noch immer zu geben gehabt. Er hatte wirklich noch ein kleines, sehr artiges Landgütchen und einen ziemlichen Kasten voller Geld. »Es behagt mir«, sagte er zu sich selbst, »dass die ganze Welt sich über mich aufhält und doch alle kommen, meine Hilfe zu suchen.« Wenn ihm einmal ein Gedanke an Mangel aufstieß, so fielen ihm die Summen ein, die er anstehen hatte, und er zweifelte gar nicht, dass alle diese Schuldner ihm von sich selbst das Dargeliehene wiederbringen würden. Er lebte also in seiner Behaglichkeit, immer gebend, nie denkend fort, bis die Kasten ausgekehret und ihm nun nichts mehr als sein Gut übrig war. Und er legte sich, als er gerade die letzte Handvoll Geld verschenkte, ebenso ruhig nieder, als er getan, wie der Kasten noch voll war. Den andern Morgen dünkte es ihm doch notwendig, für etwas Münze zu sorgen, weil ihm Unglückliche aufstoßen könnten, denen er sonst seine Hilfe versagen müsste. Er schickte also zu einem von den billigsten Wucherern, von dem er schon oft Geld genommen hatte. Dieser erschien auch und wurde um 500 Pfund angesprochen. »Gern«, sagte der dienstfertige Mann, »will ich eurer Herrlichkeit dienen, aber ich hab es nicht, und wo ich's nehme, da will man Sicherheit. Sie haben ausstehende Kapitalien, geben Sie einige Verschreibungen.« »Minden, ich habe keine.« »Wucherer, Sie hätten keine, und worauf haben Sie denn Ihr Geld ausgeliehen?« »Minden, aufs Wort, darauf muss man eigentlich jedem ehrlichen Mann borgen, wenn man kann. Bei Ihnen ist's eine Ausnahme.« »Wucherer, erlauben Sie mir, das ist die allerschlechteste Sicherheit. Wie hoch belaufen sich denn Ihre ausstehenden Posten?« »Minden, über 50.000 Pfund. Glauben Sie nun, mir leihen zu können?« »Wucherer, wenn ich Ihre Schuldner weiß, so will ich Ihnen Posten abkaufen.« »Minden, Sie sollen diese sogleich erfahren. Allein, ich nehme das nicht an. Sie könnten die Leute zur Unzeit drücken, und da wäre meine Hilfe Ihnen mehr schädlich als nützlich gewesen. Sie werden mich schon bezahlen.« Minden holte jetzt ein großes Buch und las. »Herr Främich, 2.000 Pfund. Detto, 5.000 Pfund. Detto, 200 Pfund. Herrn Julimi, 5.000 Pfund, demselben zu einer Fabrik 15.000 Pfund. Wucherer: Der Mann hat in seinem Leben keine Fabrik gehabt. Minden: Weil Sie sie nicht gesehen haben. Sie kann in einem anderen Königreiche sich befinden. Wucherer: Er ist aber, auf Ehre und Reputation, ein Bettler, hat nichts. Minden: Das tut mir wahrhaftig leid, dass der Mann so heruntergekommen. Man muss ihm wieder aufhelfen. Nun, da dürfen wir also auf ihn nicht rechnen. Weiter. Dem Esquire Mirlington, 4.900 Pfund. Da lesen Sie selbst die Liste. Der Wucherer las mit Verwunderung. Er sagte ganz trocken zu Minden, dass, wenn seine Herrlichkeit ihm alle diese Posten abtreten wollten, er sich nicht imstande glaubte, 500 Pfund dafür anbieten zu können. Dies fiel dem wohltätigen Manne etwas auf. Er bat sich nähere Erklärung darüber. Der Wucherer gab sie ihm durch die Versicherung, alle diese Herren wären Verschwender, hätten seine Wohltaten gemissbraucht und auf die lächerlichste Art die Summen durchgebracht. Jetzt bot ihm Minden die Hypothek auf sein Landgut an und gegen einen einstweiligen Revers, dem die Hypothek in einigen Tagen folgen sollte, erhielt er die 500 Pfund. Der Wucherer machte beim Abschiede noch die Bemerkung, wie er 200 Pfund auf der Liste gefunden, die erst gestern ausgeliehen wären, und warum Minden sich des Seinigen beraubt, da er heute selbst borgen müsste. »Wie können Sie nur fragen?« erwiderte Minden. »Nicht wahr, ich weiß mir heute zu helfen. Allein der Mann hätte sich nicht zu helfen gewusst.« Wucherer: »Und wissen Sie denn, wo er Geld hingekommen ist?« Minden: »Wahrscheinlich in seinem Nutzen verwendet, Schulden bezahlt oder angelegt. Sich um die Anwendung bekümmern, wo man helfen will, das schmeckt mir gar zu sehr nach Eigennutz.« Wucherer: »Ich bedauere, ehrenwerte Herrlichkeit. Ihr Geld ist in eine Bank geflogen, wo Ihr Schuldner die ganze Nacht Spiel, Wein und Liebe frequentiert hat.« Der Wucherer verließ Minden aufmerksam auf seinem Zustand. In dieser Laune trat ein Freund von ihm herein, der ihm noch ganz neu war. Wegen der vor kurzem gemachten Bekanntschaft hatte er ihn noch um nichts ansprechen wollen. Allein der Zweck seiner Freundschaft war das. Er hatte bedauert, dass er so spät zu diesem Phönix der Freigebigkeit gekommen und beschloss, nun womöglich sich am letzten schadlos zu halten. Er ließ also alle Werke, die er vorher aufgebaut, spielen. Er umarmte ihn erst, dann schien er seine verdrießliche Laune zu bemerken und sagte, der Wohltäter der Menschheit müsse immer heiter sein. Er fing darauf eine Predigt an, in der er ihn als den glücklichsten aller Menschen pries, seine Lage beneidete und vom Ganzen aufs Detail kam, in welchem insbesondere das Glück, Besitzer des Landguts zu sein, das er bewohnte, im höchsten Anschlag kam. »Freilich«, sagte er, »würde ich all die vortrefflichen Vorzüge dieses Paradieses weit besser genießen als Sie. Der Mensch lebt in verschiedenen Bestimmungen. Ihre Bestimmung ist, für die Menschheit zu leben, die meinige aber, die Welt für mich zu genießen. Das fühle ich, dass ich meine Bestimmung nie anders erfüllen kann, als wenn ich Besitzer dieses Gutes werde. Sie können Ihrer Bestimmung in jedem anderen Wohnorte Genüge tun. Ich kann mir nie schmeicheln, dass mein Wunsch in Erfüllung gehen wird, weil ich kein Vermögen habe. Hätte ich dieses, so würde ich Sie bitten, mir Ihr Gut zu ver- und sich ein anderes dagegen zu kaufen.« Er machte Herrn Minden hierauf eine so reizende Schilderung der Einrichtung, die er auf dem Gute machen würde, der Veränderung in Gebäuden und Gärten, vortreffliche Anlagen und reizenden Genuss, dass Minden entzückt über die Schilderung seines Freundes selbst ausrief: »Da haben Sie recht, so könnte man es genießen.« Nun folgte von Seiten des Begehrenden ein Vorschlag, nach dem es möglich schien, daß das Gut ohne einen Schilling Ankaufsgeld gekauft und dennoch, wenn anders der Pacht leidlich gemacht würde, durch den Fleiß des Besitzers nicht allein verinteressiert, sondern auch nach und nach ganz bezahlt werden könnte. In wenigen Augenblicken hatte Minden schon versprochen, er wolle darauf denken, ob er nicht der Bestimmung seines Freundes eine Ausführung verschaffen könne, und der verließ ihn seines Raubes schon ziemlich gewiss. Diese Unterredung hatte nun zwar in Minden das Andenken an die vorigen Zeiten ziemlich verdrängt, aber keineswegs ausgelöscht. Er setzte dies beiseite, um von seinem Licht zu erhalten, und erbot seine Schuldner zu verschiedenen Zeiten zu sich. Er stellte einem jedem vor, wie er ihn keineswegs rufen lassen, um ihn zu mahnen, sondern nur um zu wissen, ob ihm die Anwendung seiner Anleihe Nutzen geschafft und ob er Hoffnung habe, mit der Zeit seines Kapitals wieder Herr zu werden. Bejahend wurde ihm dieses von keinem einzigen beantwortet. Alle brachen in Lobeserhebungen über seine Güte aus. Alle aber klagten zur gleichen Zeit, dass das Glück ihnen so ganz den Rücken zugekehrt hätte, dass sie auch nicht einmal einen Rest übrig hätten, sondern in die elendste Lage reduziert wären. Minden kam auf die Art und Weise der Anlegung des Geldes, wovon er aber keine Rechenschaft verlangte, sondern nur wissen wollte, ob die ihm hinterbrachten Nachrichten von übler Anwendung, Verschwendern und Spiel ihre Richtigkeit hätten. Wer würde hierzu Ja gesagt haben? Allgemeines Leugnen, allgemeines Beteuern, dass dem nicht so sei, Vorlegen falscher Berechnungen, wie nützlich man das Geld anwenden wollen und wie unglücklich der herrliche Vorsatz ausgeschlagen, brachten den glaubensreichen Minden auf andere Gedanken. Er entließ sie alle mit der Versicherung, dass ihre Schuld getilgt, er sie heute noch in seinen Schuldbüchern ausstreichen und nie dessen gedenken würde. Jeder hätte gern aufs Neue ihn um etwas angesprochen. Und mancher hätte es vielleicht wirklich getan, wenn nicht einstimmig beschlossen worden wäre, diese Ausfälle bis auf die Zukunft zu versparen. Ganz genau wusste keiner, wie Mindens Umstände jetzt waren. Auch wusste eigentlich keiner, was der andere von ihm hatte, denn jeder hatte nach seinen Bedürfnissen verlangt und für sich erhalten. Wie Minden allen diesen Patronen auf die billigste Art von der Welt, das heißt, unbezahlt und ohne Hoffnung bezahlt zu werden, los war, verfiel er in folgendes Selbstgespräch. Also, Wilhelm, wärst du nun ungefähr am Ziel. Deinen Grundsätzen bist du treu geblieben. Du hast keinen ohne Unterstützung gelassen, der dich darum gebeten. Hast du aber bei allen untersucht, ob sie auch deiner Wohltaten wert waren? Und waren viele verschwendet? Diese Frage, fuhr er in seinem Selbstgespräch fort, sollte dich wohl sehr drücken. Nein, Wilhelm, nichts weniger als das. Wie kann ein Mensch den andern untersuchen? Wie kann ein Wurm wissen, was in einem anderen Wurme ist? Dass der Wurm von sich gibt, das kann der andere Wurm sehen und danach dessen Inneres beurteilen. Haben die Menschen deine Wohltaten unrecht angewandt, so lass sie das verantworten. Dich kann es nicht treffen, was sie verschulden. Mit dem Gewissen also bist du rein, mit dem Gelde auch. Was hast du noch in der Welt zu tun? Nichts. Sagte oft dein Vater, wer Gefühl von Menschheit hätte und nicht imstande wäre, diese Tugenden auszuüben, der solle aus der Welt gehen? Ausüben kann ich diese Tugend nur noch einmal. Fühlen werde ich immer, wie traurig es ist, wenn ich nicht helfen kann. Überdem habe ich alles getan, was ich tun konnte. Ich bin also gewiss für diese Welt fertig und vielleicht gerade reif für eine andere. Kein Mensch kann auf der Welt sein, um zum Gespötte der schlechteren Geschöpfe seinesgleichen zu dienen. Mach dich also fertig, Wilhelm, und geh. Noch eins. Die reizende Schilderung, die dein neuer Freund dir gemacht, könntest du für dich anwenden und in ein ruhiges, vergnügtes Leben führen. Du trennest dich da von allem außer dir und lebtest nur für dich allein. Aber du nähmst einem anderen sein Glück. Bei diesem anderen ist es ausgemacht, er wird dadurch glücklich. Bei dir ist das der Fall nicht. Es ist nur zweifelhaft, ob du an eine andere Bestimmung gewöhnst, in dieser glücklich sein wirst. Du kannst es nur hoffen. Jener weiß es. Weg also mit diesem Einwurf. Minden war nun fest entschlossen. Er wollte die Welt verlassen, wo er die Behaglichkeit nicht mehr fände, die er bisher gefunden hatte. Aber auch dies wollte er auf die behagliche Art von der Welt tun. Es sollte kein so alltägliches, unbedeutendes Fortschleichen sein. Keiner seiner Freunde sollte sich darüber grämen und keiner seiner Feinde sich freuen. Dem einen Teil wollte er als Freund, dem anderen als große Seele nicht entziehen. Er ließ ein Instrument aufsetzen, indem er sein Gut dem Erbitter desselben schenkte. Er bat seine Freunde insgesamt auf den andern Tag zum Mittagsmahl. Es war prächtig und kostete ihm 100 Pfund. Die übrigen 400 legte er im Golde auf eine Schüssel, die verdeckt blieb. Er blieb während der ganzen Mahlzeit in der nämlichen, aufgeräumten Laune, in welcher er die Gäste empfangen hatte. Man aß und trank mit außerordentlichem Appetit. Man trank wie sonst gewöhnlich auf die fortdauernde Gesundheit und Leben des Wohltäters. Er lächelte, trank aber nicht, wie er sonst gewohnt war, zur Danksagung. Man glaubte, er habe es vergessen. Wie die Tafel dem Aufheben nahe war, bat er alle um einen Augenblick Gehör. Auf seinen Wink erfolgte die tiefeste Stille. »Ich habe«, fing er jetzt zu reden an, »Ihnen, meine Freunde, heute auf Ihren Wunsch eines langen Lebens für mich nicht geantwortet. Ich konnte es nicht, weil der heutige Tag der letzte meines Lebens ist.« Es wollte ein Gemurmel entstehen, allein er winkte, und es war Stille. »Ich war reich und konnte dienen. Mein Vermögen ist zu Ende, und ich kann niemandem behilflich mehr sein.« War es vorher stille gewesen, so wurde jetzt kein Laut gehört. Jeder überdachte in sich sein Unglück und die Veränderung, die nun mit ihm vorgehen würde. Es lag sprechend auf den meisten Gesichtern der Ausdruck: »Was gehst du uns jetzt noch an?« »Ich hatte mir vorgenommen, gerade so lange zu leben, als ich das könnte. Meine Uhr ist abgelaufen, meine Säfte sind vertrocknet, mein Trost ist die Hoffnung, dass ich keinen Unzufrieden zurücklasse.« Er irrte. Sie waren es alle, dass sie den schönen Vogel verlieren sollten, dem sie so fette Federn ausgerupft. Sie sahen alle trübselig aus. »Hier ist der Überrest meines Vermögens. Teilen Sie alle ihn unter sich. Wem könnte ich die Kleinigkeit wohlwürdiger geben, als denen, die mich immer ihres Umgangs gewürdigt?« Er deckte die Goldschüssel auf und bat sie, sich darin zu teilen. Sie machten einige Umstände, um ihn aber nicht böse zu machen, taten sie es endlich. Wie die Reihe an den Freund kam, der ihn früh um das Landgut gebeten, sagte er: »Dieser Freund ist ausgenommen. Er hat noch nie etwas von mir erhalten. Ich will auch jetzt ihm kein Geld geben, aber ich will ihre Glückseligkeit wahr machen, mein Bester. Hier ist die Schenkung über mein Landhaus mit allem Zubehör. Sie sind von der Minute meines Todes an der Besitzer desselben, unter der von mir in der Schenkung gemachten Bedingung, dass sie meine Leute zeitlebens in ihren Diensten behalten. Sie haben nur 500 Pfund Schulden zu bezahlen, welches ungefähr der 30. Teil vom Werte desselben ist. Der erfreute Freund flog auf ihn zu und umarmte ihn, aber man hörte nicht eine Silbe, dass er ihn gebeten hätte, leben zu bleiben und das Glück wenigstens mit ihm zu teilen. Alle übrigen warfen neidische, zum Teil grimmige Blicke auf den Glücklichen. Er war ihnen in etwas zuvorgekommen, wozu sie das größere Recht zu haben glaubten. Er war Neuling in ihrem Zirkel und hatte sie übertroffen. Er hatte den Vorzug, dass er jetzt bekam, was sie größtenteils schon durch die Gurgel gejagt. Und nun, schloss Minden seine Rede, bliebe mir nichts mehr zu tun übrig. Ihrem freundschaftlichen Andenken brauche ich mich nicht zu empfehlen, denn ich weiß, Sie werden mich nicht vergessen. Leben Sie also alle wohl. Trauern Sie nicht um mich. Er ergriff hierauf ein Messer, welches während der ganzen Mahlzeit vor ihm gelegen, und es war keiner, der Miene gemacht hätte, es ihm zu nehmen. Er tat einen herzhaften Schnitt, wodurch die ganze Gurgel getrennt wurde, und fiel tot nieder. Seine Bedienten, die er hinausgehen hieß, die aber durch ein Fenster die Tat mit angesehen, traten jetzt mit Tränen in den Augen herein. Sie machten den Anwesenden, besonders dem neuen Besitzer des Gutes, bittere Vorwürfe über ihr Verfahren mit ihrem Herrn und über die Benutzung seiner Schwäche. Aber der neue Herr von ihnen war ein feiner Kopf. Er hielt aus dem Stegreife eine Rede, dass er keinen schlechteren Streich kenne, als sich einer so beispiellosen, entschlossenen Handlung zu widersetzen, dass der Tod Mindens seinem ganzen vorigen Leben die Krone aufsetzte und dass er auf keinen Fall mehr beneidens als beklagenswert wäre. Er führte dies mit so viel untermischten Lobsprüchen auf den Verstorbenen aus, dass sie sich besänftigten und glaubten, er habe recht. Sie versprachen ihm Treue und Gehorsam. Sie, meine Herren aber, fuhr er zur Gesellschaft fort, werden sich wohl denken können, dass Sie an mir keinen zweiten Minden finden. Ich muss mir also Ihre fernere Gesellschaft verbitten. Ich bin weder reich noch zur Wohltätigkeit bestimmt. Ich bin außerordentlicher Egoist und liebe bloß mir und keinem anderen. Sollte es mir aber einfallen, meinem Vorgänger gleich zu handeln, so werde ich Sie rufen lassen. Was wollten die Herren tun? Sie nahmen stillschweigend ihren Abschied. Mindens Begräbnis wurde von seinem Nachfolger aufs anständigste besorgt, der redlich Wort hielt und sehr vergnügt auf seinem Landsitze lebte. Dem Wucherer aber wollte er doch die 500 Pfund nicht zahlen. Er grenzte also nicht einmal an Mindens Ehrlichkeit, geschweige denn an seine übrigen Tugenden. Er würde vielleicht auch recht behalten haben, wenn der Wucherer sich nicht auf Mindens Schuldbuch verlassen und die Herrn Schuldner angegangen wäre, ihm seinen Vorschuss zu ersetzen. Diese, die ohnedem auf des Gutbesitzers Glück neidisch waren, beschworen alle die Worte Mindens, dass der Nachfolger den Wucherer bezahlen sollte. Und so kam dieser zu seinem Gelde. Minden möchte wohl in keiner seiner Handlungen, so wie in seiner Denkungsart, einen Nachfolger finden. Ende von Abschnitt 13. Ende von Biografien der Selbstmörder, erster Teil, von Christian Heinrich Spieß.